Mord in Es-Dur. Liebe Hörerinnen und Hörer, Beispiele für Detektive, die wissen, dass man mit einem Tranchiermesser nicht nur Unheil anrichten, sondern auch die herrlichsten Mahlzeiten vorbereiten kann, kennt der Krimi-Feinschmecker bereits in der pompösen Gestalt von Nero Wolfe oder der von Pepe Carvalho, der vorigen Monat an dieser Stelle seine Zungenfertigkeit unter Beweis gestellt hat. Nun existiert in der Gourmet-Krimi-Literatur aber noch eine bemerkenswerte Subspezies. Der Schnüffler, der sich beim Komponieren seiner Menüs von einem weiteren sinnlichen Element begleiten und inspirieren lässt. Von der Musik. Ein Exemplar dieser vielfältig engagierten und talentierten Gattung hat der Engländer Peter King kreiert. Gourmet-Detektiv lautet der Schriftzug an der Tür seines Office in London. Darüber steht sicher auch ein Name, den uns der Autor allerdings trickreich verheimlicht. In seinem Gewerbe müsse man sich spezialisieren, meint der Detektiv. Und so konzentriert er sich auch beruflich vollends auf seine große Leidenschaft, das Kochen und Schlemmen. Er stellt seine Dienste in das Aufspüren seltener exotischer Gewürze, geheimer Rezepturen, verloren geglaubter Küchenutensilien, wie der Entenpresse, oder der Untersuchung von Absatzmöglichkeiten ausgefallener Nahrungsmittel. In seiner Eigenschaft als Gourmet hat er mit der Zeit eine spezifische Hypothese entwickelt, die Verschmelzung von Gaumenkitzel und Ohrenschmaus. Ich glaube fest an die Kombination von Essen und Wein mit Musik. Jedes Essen und jedes Getränk passt vollkommen zu einem Musikstück. Zumindest behaupte ich das. Ich habe eine Liste von Zusammenpassendem und probiere ständig herum, damit ich ihr noch mehr hinzufügen kann. Es ist nicht leicht, ideale Kombinationen zu finden, doch selbst die Versager stellen sich manchmal als zufriedenstellend heraus. Ein völliger Mangel an Erfolg ist selten und Vivaldi und Champagner steht ganz oben auf der Liste. Als Krimi-Fan hat er natürlich seine Vorbilder und wäre insgeheim brennend gern so ein cooler, hartgesottener Privatdetektiv wie Phil Marlowe oder Lou Archer. Und siehe da, eines Tages fällt ihm die Gelegenheit fast buchstäblich in den Schoß. Ursprünglich soll er im erbitterten Konkurrenzkampf zweier Nobelrestaurants ermitteln, wer den landesweit gerühmten Chefköchen durch renommeeschädigende Streiche in die Suppe spucken will, und wird von seinem Auftraggeber in einen Empfang für Promis aus dem Gastrobereich eingeschleust. Dort will er die Verdächtigen sondieren. Und verdächtig sind alle aus der Branche. Gerade schwingt sich ein durch seine Fernsehkochshow bekannter Sensationsjournalist zu einer Tischrede auf. Ich kann beweisen, dass... hebt IJ an und gibt mitten in diesem ersten und letzten Satz in die Haute Cuisine. Tot. War hier etwa Gift im Spiel? Endlich ein richtiger Fall. Bevor er sich an die Aufklärung gibt, muss sich der Gourmet-Detektiv erst einmal zu Hause stärken. Ich machte mir einen Cäsarsalat und aß ihn zu einer Oscar-Peterson-Begleitung. In meiner Vorratskammer fand ich ein paar Lammnieren und ich legte sie zuerst in Backsoda, um sie zarter zu machen und ihre Säure zu neutralisieren, wusch sie dann und tauchte sie in Essig und Salz. Dies sollte ihnen einen reinen, frischen Geschmack geben, bevor ich sie in Knoblauch, Chili, Sojasauce und Reiswein briet. Nachdem ich sie mit Frühlingszwiebeln garniert hatte, wählte ich als musikalischen Ausgleich Smetanas Moldau. Chinesisches Essen musikalisch zu begleiten, ist immer schwierig und ich versuche ständig neue Möglichkeiten zu finden. Nach einer Tasse kolumbianischen Kaffees war ich bereit, mich an die Arbeit zu machen. Diese Arbeit besteht unter anderem darin, einen weiteren Fernsehkoch aufzusuchen, der sich beim Bankett sehr auffällig benommen hat. Unser Marlowe findet Roger Saint-Léger in keinem guten Zustand vor, sagen wir es so. Wäre Saint-Léger ein Gemüse, wäre das passende Ambiente für ihn jetzt die Biotonne. angesichts dieser Leicheninflation kann der richtige Detektiv nachfühlen, warum ein Hauptbestandteil der Speisekarte seiner bewunderten Berufskollegen der Whisky ist. Ich schaute meine CD-Sammlung durch. Schließlich legte ich Dvořáks slawische Tänze auf. Sie sind ein verlässlicher Stimmungsheber. Zu den feurigen Rhythmen und der harmonischen Melodie schenkte ich mir einen Jack Daniels mit viel Eis ein. Die Musik und das Getränk waren eine Wiederholung wert, weshalb ich sie wiederholte. Als ich in die Küche ging, wollte ich eine Madeira-Soße vorbereiten. Ich ließ alles köcheln, während ich die Suppe auftaute, die ich für den Tag eingefroren hatte, an dem ich Suppe wollte, jedoch keine Lust hatte, welche zu machen. Diese war ein Püree aus Spargel mit Estragon. Vorherige Versuche musikalischer Begleitung zur Suppe waren erfolglos geblieben. Diesmal probierte ich Debussys Streichquartett, das zu der Zeit geschrieben wurde, als Debussy ein enger Freund der Impressionisten war und versuchte, für die Musik das zu tun, was sie für die Malerei taten. Wahrscheinlich übertrieb ich es nun. Ich konnte nicht mal Musik und Essen zusammenbringen und nun mischte ich Musik, Malerei und Essen. Suppe als musikalisches Problem? Ein interessantes Phänomen, das wir im Auge behalten werden. Doch wie geht es in der Küche des Gourmet-Detektivs weiter? Ich hatte eine Flasche Tequila auf dem Markt gekauft. Ich goss etwas davon in den Mixer, presste dann den Saft von 3 Limonen hinein und fügte ein paar Tropfen Curaçao hinzu. Sodann schenkte ich großzügig Tonic Water dazu. Etwas weit weg von einem klassischen Margarita, aber mir gefiel das so. Als der Mixer nicht mehr surrte, schob ich Ravels Bolero in den CD-Player. Ravel beschrieb ihn als ein lüsternes Stück in sehr langsamem Tempo. Er war wütend, als Toscanini es schnell spielte. In einer pulsierenden Geschwindigkeit gespielt, macht sein drängender Takt es zu einer belebenden Komposition. Aus dem Flaschenregal wählte ich einen Bourgogne Haute Côte de Beaune 1988. Ich hatte ihn probieren wollen und ein Weißburgunder enttäuscht einen selten. Dieser war rein und frisch und endete stärker als erwartet. Der Bolero dauerte von den Shrimps bis zur Seezunge und für den Rest Wein legte ich eine Errol Garner CD ein, um das Tempo völlig zu verändern. Nach Durchsuchung des Kühlschranks fand ich noch etwas Crème Brûlée, die ich vor ein paar Tagen gemacht hatte. Diese schloss das Mahl ab. Nachzudenken, während Errol Garners Finger über die Tasten glitten, war angenehm. Was würde der Tag morgen bringen? Einen weiteren Vertreter der musikalischen Küchenermittler hat der Eifeler Schriftsteller und Weinjournalist Carsten Sebastian Henn ersonnen und ihn mit dem Poetennamen Julius Eichendorff dekoriert. Julius ist Spitzenkoch mit eigenem Restaurant im malerischen Tal der Ahr, der sich dem ersten Stern im Guide Michelin entgegenköchelt. Der Gastrokritiker, dessen Urteil Julius Wohl und Wehe bedeutet, wird für die nächsten Tage erwartet, doch immer noch fehlen dem Küchenchef die zündenden Ideen für ein noch nie dagewesenes Menü, das den Testesser einfach umhauen muss. Also greift Julius auf seine bewährte Methode zurück, ausgewählte Komponisten die Vorarbeit leisten zu lassen. Für das Geflügel ist Ludwig van Beethoven zuständig, Johann Sebastian Bach für den Fleischgang, Gioacchino Rossini für Dessert. Und was ist mit der Suppe? Man höre und staune. Wie für den englischen Kollegen stellt sie auch für Julius Eichendorff ein sinfonisches Problem dar. Bisher hatte sich trotz intensiver Suche kein Komponist gefunden, der dieser Aufgabe gewachsen war. Also wird Julius die Suppe wie üblich in Kochbüchern nachschlagen müssen statt im Köchelverzeichnis. Doch immerhin kann er für einen ebenfalls noch fehlenden Gang wieder auf einen verlässlichen musikalischen Mitarbeiter zurückgreifen. Der Satz begann langsam. Die leise schimmernden Akkorde strichen als winterlicher Nebel durch den Raum. Das Thema nahm behäbig Gestalt an, wie ein Eiskristall am Fenster. Julius atmete tief ein, als könnte er damit die Musik in sein Inneres holen. Die Melodielinie wallte jetzt im stürmischen Tutti als Bass für die beiden Celli auf. Und Julius dachte an Fische. Dachte zuerst daran, wie sie im Wasser schwammen, im Meer, in Flüssen, in Seen. Das Tutti endete mit einer Kadenz auf G-Dur. Die Tonart wechselte poetisch nach S-Dur und Schubert stellte ein neues lyrisches Thema auf. Im selben Moment sah Julius klar vor Augen, wo er seinen Fisch finden würde. In einem Bach. Und er tauchte hinab, suchte den Boden ab, um ihn zu finden. Das Thema ging langsam von S-Dur nach G-Dur über. Julius schwamm etwas entgegen. Die Violinen erreichten G-Dur. Julius konnte einen dunkel-olivfarbenen Rücken erkennen. Der Fisch richtete sich im Wasser auf, schoss wie eine Harpune über ihn hinweg und präsentierte dabei seinen rötlich schimmernden Bauch. Die anderen Instrumente spielten wunderbar passende Begleitfiguren. Julius tauchte auf. In der Hand konnte er nun klar und deutlich den Fang sehen. Ein Bachsaibling, der feinste aller Speisefische. Wild zappelte das edle Tier in der Hand. Nun hieß es, die passenden Beilagen finden. Während die Passage zu einer Klimax fand, stand Julius auf und ging in den Fichtenwald. Ohne Ziel setzte er einen Fuß vor den anderen, gespannt, wohin die Musik führen würde, als sein Blick auf eine kleine Kolonie Waldpilze fiel, die er ohne nachzudenken pflückte und neben den Bachsaibling legte, der sich mittlerweile fein angebraten auf einem Teller befand. Der Fischgang war kreiert. Julius Eichendorff wird ohnehin von seinem Suppenproblem abgelenkt durch viel größere Probleme. Ein ortsansässiger Winzer ist auf bemerkenswert berufsangemessene Weise ums Leben gekommen. Die Gattin des Verblichenen soll dabei kräftig nachgeholfen haben. Sie ist eine der zahlreichen Cousinen von Julius. Und so befindet die Familie, dass dieser wegen seiner weitreichenden Kontakte in der Gastroszene, aus der der Täter stammen muss, der Geeignete ist, sich umzuhören und die Unschuld der armen Verwandten zu beweisen. In der Tat kommt Julius ungeheuren Machenschaften im örtlichen Weinhandel auf die Spur. Und die forsche Kommissarin Anna von Reuschenberg tritt in sein Leben. So viel sei an dieser Stelle verraten. Letztendlich wird es eine ganz unerwartete Art von Musik sein, die Julius Eichendorff doch noch zur ersehnten Suppenneuschöpfung führt. Katzenmusik sozusagen. Im Eichendorff-Nachfolge-Krimi gefällt es dem Autor Henn, seinen Chef de Cuisine, der inzwischen Geschmack an der Mörderjagd gefunden hat, musikalisch vorübergehend auf Nulldiät zu setzen, weil die akustischen Vorgaben angeblich das Wirken des Zufalls ausschlössen. Allein die neue Türklingel unterbricht die Abstinenz gelegentlich. Julius hatte die alte Klingel durch eine neue ersetzen lassen, die den ersten Satz der Pastorale spielte. Aber nicht als synthetisches Geplänkel, sondern in der Aufnahme von Günter Wand mit dem NDR-Symphonieorchester. Nachdem Julius mit all seinen trockenen Küchenexperimenten blamabel baden gegangen und beinahe im Geschmackschaos untergegangen ist, kehrt er reumütig in die Arme der Muse Polyhymnia zurück. Vor ihm standen Gewürze, Milchprodukte und vergorene Zaubergetränke. Der Versuchsaufbau hatte Zuwachs bekommen. Klein gewürfelte Gemüse und Grundsoßen, auf die sich geschmacklich aufbauen ließ. Er würde eine davon zu Beginn ziehen, wie das Register einer Orgel. In ihrer Tonlage würde er die neue Soße komponieren. Die Zutaten waren angeordnet wie die Tasten eines Klaviers. Im Vordergrund die Dur-Aromen, die fröhlicheren. Im Hintergrund dazwischen die Moll-Geschmacksnoten. Das Experiment hatte auch einen Namen bekommen. Er nannte es die Soßenorgel. Für ihr Jungfernkonzert hatte er etwas von Mozart ausgesucht. Das Klavierkonzert in G-Dur, Köchelverzeichnis 453 aus dem Jahr 1784. Dann stellte er sich vor die Soßenorgel und band die Augenbinde um. Er zog das Register. Takt 74. Das Klavier setzte ein. Julius Hände schnellten nach vorn und ergriffen die passenden Noten. Er stellte sie vor sich ab. Er wollte nicht alle Noten spielen, nur diejenigen, die ihn berührten. Das reichte. Es mussten nicht viele Noten sein, nur die richtigen. Er nahm die Binde ab. Vor ihm standen Sternanis, grüne Kardamomkapseln, eine Schalotte, Geflügelbrühe, kalte Butter, Pfeilwurzelmehl und frisch gepresster Orangensaft. Dies hatte der Zufall in Form des Klavierkonzerts in G-Dur ihm gegeben. Nun war der Koch gefragt. Als erstes zerstieß er 2 Sternanis und 10 kleine Kardamomkapseln. Dann wandte er sich der Schalotte zu, würfelte sie, schwitzte sie an. Mit jeder Entscheidung, die er traf, wurden die kommenden deutlicher. Nun musste er die Schalotten mit einem 1/4 Liter Orangensaft und derselben Menge Geflügelbrühe ablöschen. Danach musste er warten. Erst im 2. Satz spielte Julius weiter. Die Soße war auf 1/3 eingekocht. Er nahm den Topf vom Herd und passierte sie durch ein Sieb, band sie mit etwas Pfeilwurzelmehl und rührte 50 Gramm kalte Butterwürfel unter. Die Soße bekam Glanz und dickte ein. Julius probierte. Es war ungewöhnlich, aber gut, wirklich gut. Eine sehr gute Soße. Wozu würde er sie servieren können? Es konnte nur eine Antwort geben. Zu dem Fleisch, das Orangen heiß und innig liebte. Es musste Ente sein. Perfekt. Jetzt würde er erst einmal essen. Stärkung tut Not, denn diesmal hat Eichendorff ein klassisches, scheinbar unlösbares Locked Room Mystery zu lösen. In einem ehemaligen Regierungsbunker neben einem leergeräumten Tresor liegt ein Toter mit hässlichen Einschüssen im Körper. Die schwere Eisentür ist von innen verschlossen. Vom Täter und der Tatwaffe keine Spur. Und weil dem Mörder die Vorstellung so gefällt, die dummen Bullen an der Nase herumzuführen, vollführt er den Trick, nach vollbrachter, übler Tat durch Wände gehen zu können, bald darauf noch einmal. Als penibel ordentlicher Mensch rekapituliert der kulinarische Detektiv, wie ihn die Presse inzwischen nennt, systematisch die Fakten. Messerscharfe Deduktion ist eine bewundernswerte Leistung. Doch bei der anschließenden Conclusio hat Julius wieder seine kleinen Helfer. Ein wenig Jazz mit Django Reinhardt und Stefan Grappelli und, er muss es zugeben, wieder einmal Kommissar Zufall. Eher nebenbei gelingt Julius auf Anregung des anerkannten Fleischexperten Johann Sebastian hin auch kochtechnisch noch ein wahrhaft großer Coup. Wie der ausgeführt wird, ist nachzulesen in dem Eifelkrimi Nomen est Omen von Carsten Sebastian Henn, den, ebenso wie den Roman In Vino Veritas, der Emmons Verlag verlegt. Die Gourmet-Krimis von Peter King, Mord à la Maison und Eine Prise Mord sind im Knauer Verlag erschienen. Mord in S-Dur. Detektive und ihre Küchenmusik. Eine Sendung von Gabriele Lamberts. Technische Realisation Gabriele Treichel-Lahme.